Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der heutigen Soundcheck-Revue. Kaleidoskop Türkei ist heute das Motto und am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Traum eines Verrückten heißt diese Nummer, Dele Halaye, komponiert und gespielt von den Replikas. Das erste Mal fielen mir die Replikas 2005 in dem Film Crossing the Bridge auf, Fatih Erkan's Dokumentarfilm zur Istanbuler Musikszene. Die Replikas kommen aus dem Istanbuler Stadtteil Beyoğlu. Sie wuchsen als westlich orientierte bürgerliche Mittelschichtskinder auf. Erst als sie etwa 20 Jahre alt waren, begannen sie, sich für die musikalischen Quellen in der Türkei zu interessieren. Im selben Jahr wie Fatih Erkan's Film erschien auch das Replikas-Album, von dem der erste Track der zweiten Soundcheck-Stunde kommt. Was heißt das Album der Replikas aus dem Jahr 2005? Geschrei. Die heimatlichen Musiktraditionen haben hier deutliche Spuren hinterlassen. Gesungen wird in türkischer Sprache. Die in türkischer Musik ganz gängigen asymmetrischen Taktarten tauchen auch in den Replikas-Nummern immer wieder auf und ihre Melodien klingen meistens deutlich orientalisch. Genauso selbstverständlich sind aber Elemente angloamerikanischer Rockmusik integriert, verfrickelte Post- und oder Prog-Rock-Strukturen, in einer Nummer Reminiszenzen etwa an Link Wray und in einer anderen ein plötzlich erscheinender Bläsersatz, der an die Frühphase der Band Chicago denken lässt, oder die Klang- und Aufnahmeästhetik von Gitarren und Schlagzeug. Die mal filigranen, mal brachialen Gitarrenwände kommen bei dem Avas-Album der Replikas optimal zur Geltung, was wohl auch an der Expertise des US-amerikanischen Produzenten Wharton Tears liegt. Den kennt man als Tonkutscher und Produzenten von Gitarrenexzess-Spezialisten wie Glenn Branca, Sonic Youth und Dinosaur Jr. Als ich das letzte Mal hier im Soundcheck des Deutschlandfunks Musik aus der Türkei vorstellte, dachte ich noch, diese Platte sei das Debütalbum der Replikas, mitnichten. 2002 oder 2003 war bereits ein Album erschienen, das habe ich aber bisher noch nicht auftreiben können. Leider gibt es auch noch kein neues Album von den Replikas. Die nächste Musik ist auch nicht mehr die neueste, klingt aber in meinen Ohren ungeheuer gut. halim müsait, havada kötü bugün. Bunu artık anlatmam gerek. 365 gün gerilim sürecek. Sanırım Pollyanna biraz sıkılıp üzülecek. Bunu artık anlatmam gerek. Gerilim hattına gerçek gerilecek. Kolera kalbe değinecek. Yangın sardı, yaralı kaygı. 7 numara saçlarını kızıttı. Bedenim içten yanmalı. Gözünü çıkarıp önüne koymalı. Yaralı talih militanı. Yakınlarında ayrıcalıklı bir yalancı aramalı. Kurcalama yavrum, bu konu ayrıcalıklı. Demek senin medet Umanya'nın bir de taraflı. Gözünü kimler bağladı? Bir baykuşun gagasında kaldı kafanın pervazı. Edep can bilerse, gözünü kan bürürse, kefen denk gelirse, bir atın alına bağlı şans dönerse, deliye dönerim. Kadere şans düşerse, transit yolcu destinasyon uçuruma. Ürkek dudaklarımda kelebek gürültüsü. Gönlünün yarısı kof, nuru kaçtı kaç dakika önce öldü. Emdiğin aram sütü belli, yoksa oğlan dayı ya kız dağlaya mı çekti? Hey Mike, çek DVD'yi, bağlaman gerekecek. 90 dakikalık gerilim çek, gözler mercek. Bunlar gerçek, ne bir andiksir ne de keramet. Diye çabukluğu mu bendeki marifet? Üzüleceksek, herkes gibi öleceksek, kanama eşler makinede acı çek. Ben nasıl bir ferdim, uzun uzun konuşurum. Lüzumu olmasa da kurgumu kalbine kurmuşum. Kerbela'da saatimi hüzünüme kurmuşum. Kaybolurum durun. Gözüme bak da sarfet inkarı öneriyorum. İçini aç da görelim gerçeği, üzülüyorum. Ben nasıl bir ferdim, uzun uzun konuşurum. Halbuki çok kırgınım, çok suskunum. Kim demiş, kime demiş, ne demiş, neden demiş. Kim kimin ne, nerede, nasıl, ne hallerde sergilenmiş. Peki bunu kimler öğrenmiş? Çok konuşanın dili kesilirmiş. Ya ruhlarınızdan süzülüp geçtim. İlkin kentin dışına seyirttim. Sıkıştı kalbim, sigara verin. Bugün mutlu olamayacak gibiyim. Safkan ayıptı belki de, seviyesine kayıp saydım seni. İçin koyu renk ve kelekti, tercih edilecek en kötü seçenekti. Ulan bu ne biçim bal, sen nasıl peteksin? Canını aldığın cenneri mevtualarıyla mı şimdi şefaat dileyeceksin? Altında çekilen taburelerle gördüğün saygı aslında. Onlar gönüşte koymaya kararlıydı, çıkarları olmasa. Vay aynam sandım seni yılların akıntısıyla. Oysa saklı çatalım boğazına. Azmettirdiğin günahlar 1.74 boyunda. Rüşveti bolca yolla, şöyle sürüklen bataklığa. Fırsatım olsa tıkarım sizleri korku tünelinin arasına. Okul anesteziyle, hayat karmaşayla, ben bir ikilemeyle. Hayır hayır, sempatizandım kendime. Uyum suyum kurusun, suratım benzer kendi yüzüme. Estetik bir enstantane, biraz da şu tarafa doğru gülümse. Sen de hesabım aradı neyse, olup biten gerçekse. İmitasyon var o kafanın içindeki çocuk, korusun artık kilitle. Kaç model bu karakter, bu nasıl kualite? Sandı kendini sofistike, nefsi mücadele askıda kaldı, takla attı mantalite. Ağrı çekti tır yokuş başında, söyledim ya. Çuvaldız bana satır, sapla kendine. Kalbine kurmuşum Kerbela'da, saatimi hüzünüme kurmuşum. Kaybolurum durun. Gözüme bak da sarfet inkarı öneriyorum. İçini aç da görelim gerçeği, üzülüyorum. Ben nasıl bir ferdim, uzun uzun konuşurum. Halbuki çok kırgınım, çok suskunum. Das war gerade ein Track von dem Album Embryo in Quarantäne vom Hip-Hop-Act Cholera. Quarantina Embryo ist in meinen Ohren eine der spannendsten türkischen Hip-Hop-Platten überhaupt. Sie erschien im Jahr 2005. Für die meisten Beats zeichnet Yunus Özvayus alias Sagopa Kaçma alias DJ Mike Check verantwortlich. Vor Cholera anno 2005 gab es einen explosiven und rhythmisch trickreichen Renner aus dem Jahr 1996 von dem Quartett Necropsy. Chor 94 heißt der Titel des Tracks, übersetzt zu finden auf dem Necropsy-Album Mi Kubese. Die Band ist auch heute noch aktiv. Zurück in die Gegenwart. An diesem Wochenende spielt eine Band, die gleich zu hören sein wird, gleich zweimal in Istanbul. Fayruz Derinbulut heißt sie, und wer diese Sendung vielleicht gerade per Internet in Istanbul hört, dem oder der sei der Besuch eines Konzerts von Fayruz Derinbulut wärmstens empfohlen. 2003 erschien die Debüt-CD von Fayruz Derinbulut. Daraus jetzt zwei Tracks hintereinander, Caravan Gecmetz, zu Deutsch etwa Die Karawane zieht hier nicht vorbei, und danach das Titelstück des Albums Kundante, Fayruz Derinbulut. Karajda Konstantin Tante, Haygar Koşa Kastrin Dante, Zugor Kaşen Zan Hondrante, Zaygara Koro Kaş Kostante, Haraje Kostara Hundante, Zugarada Hundruk Bastrante, Zugraş Gurvas Kondrante, Zugor Kovijdaga Kondante, Zubaraga Hujda Hayzgarado, Hargaş Dorazda Gondante, Habaraje Gozdara Gondante, Zugora Bajinzara Gundante, Hurgaş Burgaza Burgante, Burgaca Guzobar Gizganto, Hurgaş Pizdo, Habarak Güzü Boğa Bırıştız Bırıştı, Habarak Bırıştın Sayışı Kori Maykan Demirken Ofistarevi, Mirge Tosta Ayrı Karakaş Kosta, Marge Sonvari Gori Gozi, Mirge Şistari Kindante, Mirge Şinsanti Kurgaş ste margis in tari kundante shins margis in spine margis in spine barashi kozare kundante Mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara de habaraz kostas, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas gara zekundante, mijdas Um vielfarbige Musik aus dem Kaleidoskop Türkei geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war gerade die Band Fairuz Derinbulut mit zwei Tracks aus ihrem Debütalbum Kundante. Die Nummer mit den Zungenbrechern in einer Fantasiesprache gerade war tatsächlich das Titelstück des Albums, auch wenn es nicht gerade repräsentativ für das Album ist. Hut ab vor so viel Selbstironie. Fairuz Derinbulut heißt die Band, ihr Debütalbum erschien 2003. Thank you. let the see me move through the night. Ain't gonna fire, shoot me right. Gonna like the way you fight. You found a secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny your lie, cause you're there, the only one to make me fly. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you're turning me on. Don't get me wrong, I'm gonna do you no harm, no. These bombs for loving, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me unite. Ow, love, shut me, hold me tight. Make me explode, although you know a route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you're turning me on. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Baby, you're turning me on. You can give it to me. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal. And I can give it to you anytime, cause you're mine. Turn me home. Now maybe you could turn me home. Feuilleton, Teil hiesiger Zeitungen und anderswo, kursiert seit einiger Zeit Huntingtons These und Begriff des Clash of Civilizations, die umstrittene Idee eines unfreundlichen Aufeinanderprallens unterschiedlicher Kulturen könnte durch Musik wie die der Dolaptere Big Gang aufs Wunderschönste unterwandert werden. Tatsächlich hat es manchmal etwas Schockhaftes, wenn man nach erstem Hellhörigwerden und Zweifeln erkennt, mein Gott, das wird ja tatsächlich Smoke on the Water. Die Musik der Dolaptere Big Gang kann also ungläubiges Staunen hervorrufen, wenn sich aus kunstvoll verzierten orientalischen Melodien nach und nach ein westlicher Pop-Hit wie Sex Bomb von Tom Jones herausschält oder wenn der Halbtonschritt des Riffs von Smoke on the Water als orientalisches Erbe reklamiert wird. Ob ungläubiges Staunen, Kopfschütteln oder ein breites Lächeln die Reaktion auf die Dolaptere Big Gang ist, der Hüllentext ihrer zweiten CD betont den Respekt der Bandmitglieder für beide Musikkulturen, aus denen sie schöpfen. Just Feel heißt das zweite Album der Dolaptere Big Gang, Local Strangers, der Erstling mit orientalischen Coverversionen. Zwischen den beiden Nummern, der Dolapdere Big Gang, gab es ein Instrumental von Selim Sezlers Album mit Hochzeitsmusik aus dem Jahr 2006. Mesk Havase heißt das Stück. Die Solisten waren der Geiger Erman Kerikulak, das Solo auf der buntlosen Laute Ud spielte Hassan Demir. لهو حيفا قرداني لهو بجنا زرافي لهو حيفا قرداني لهو بجنا زرافي لهو حيفا I'm war gerade ein psychedelisiertes Stück Volksmusik vom bisher letzten Album der Band Baba Sula. Köckler heißt die Platte, was so viel heißt wie Wurzeln. Das Album erschien 2007 und bietet Tracks, die die Band für Filme einspielte. Baba Sula ist eine weitere Band, die hierzulande durch Fatih Erkan's Film Crossing the Bridge bekannt wurde und bei dem Label Double Moon unter Vertrag steht. Baba Sula ist ein improvisationsfreudiges Ensemble um Levent Akman und Murat Ertel. In wechselnden Besetzungen, gerne mit Gastmusikern, bieten Baba Sula eine Mixtur aus orientalischen Melodien und Rhythmen, Reggae-Grooves und psychedelischen Echo-Dubs. Vor Baba Sula gab es ein kurdisches Lied von dem Ensemble Kardes Türküler. Hier ist sogenannte Sanat-Musik, türkische Kunstmusik, etwas modernisiert durch Hinzufügen von elektrischer Orgel und einem lateinamerikanischen Beat. Der einzigartige Zeki Müren, vermutlich Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, mit einem Lied über Augen, die einen ganz besonders tiefen Eindruck hinterlassen haben. Mühür Gözlüm. Mühür gözlüm seni elden, mühür gözlüm seni elden, sakınırım, kıskanırım, uçan kuştan, esen yelden, sakınırım, kıskanırım hey. Uçan kuştan, esen yelden, sakınırım, kıskanırım hey. Beşikte yatan kuzundan, beşikte yatan kuzundan, hem oğlundan hem kızından, ben seni senin gözünden sakınırım, kıskanırım hey. Ben seni senin gözünden sakınırım, kıskanırım hey. Havadaki turnalardan, havadaki turnalardan, su içtiğin kurnalardan, giyindiğin sırmalardan, sakınırım, kıskanırım hey. Giyindiğin sırmalardan, sakınırım, kıskanırım hey. Alizeti yoncalardan, alizeti yoncalardan, elindeki goncalardan, yerdeki karıncalardan, sakınırım, kıskanırım hey. Yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım we'll be right back. Das war noch einmal die Dolloptere Big Band, Big Gang, diesmal mit dem Hit Smooth. Und zuerst sang Seki Muren ein leicht modernisiertes Kunstlied Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, Mühe Güslim. Knapp 2 Stunden mit Musik aus der Türkei zwischen Tradition, Postrock und Punk gehen so langsam zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle bei Hülya Wolf bedanken. Sie hat mir, wie so oft in den letzten 20 Jahren, geholfen zu verstehen, worum es in den Liedern geht und was auf den CD-Hüllen an Informationen gegeben wird. Çok teşekkürler.